1841. Wir spielten noch im Gassenwind. Die Nacht war laut, der Himmel wie vom Blitz bestimmt. Da zuckte plötzlich grell des Feuers Schein. Vom Münster her, ich hör uns schreien. Ein Donner rollt, als fiele Stein auf Stein. Und Flammen brachen blutrot in die Nacht hinein. O Quirinus, unser Turm so hoch, bis in den Himmel stieg einst dein Dach aus Eichenjoch. Doch in der Nacht, als das Münster von Neuss in Flammen stand, weinte das Volk, erkannte Gottes Richter. Sei nicht so wütend mehr. Der mächt'ge Westturm stolz fast 100 Meter. Der größte weit im Land, kein später. Wird je so stark, so festgebaut. Der Blitz traf in den Glockenstuhl so laut. Die Glocken stürzten blütenschrill. Hört ihr Echo bis nach Düsseldorfs Marktplatz ziehen? O Quirinus, unser Turm so hoch, bis in den Himmel stieg einst ein Dach aus Eichenjoch. Doch in der Nacht, als das Münster von Neuss in Flammen stand, weinte das Volk, erkannte Gottes rechten Hand. Sei nicht so wütend mehr. Die Wasserspreuzen kamen bald, aus Düsseldorf im Wind so kalt. Doch helfen konnt ihr Mut kaum gegen Glut. Das Feuer fraß mit roher Wut. Der Rat beschloss am frühen Tag, dass man den Helfern danken mag. Ein Ausrufer sprach trommellaut, dass niemand nimmt, was Asche baut. Kein Blei, kein Eisen, Glockenspeis, wer's hortet, büßt den falschen Fleiß. Die Wirte schlossen ab zur neunten Stund, kein Tanz, kein Spiel, kein Vorwand. O Quirinus! Sei nicht so wütend mehr. Nun stehen wir hier, wo Asche liegt. Der Himmel grau, der Wind uns wiegt. Doch in uns glimmt noch fest und klar der Traum, wie's einst gewesen war. Ein neuer Turm wird wieder steigen, doch jenen Brand wird keiner je verschweigen. O Quirinus, unser Turm so hoch, bis in den Himmel stieg einst ein Dach aus Eichenjoch. Doch in der Nacht, als das Münster von Neuss in Flammen stand, weinte das Volk, erkannte Gottes rechten Hand. Wir Kinder sahen entsetzt das Flammenmeer und sangen sei nicht so wütend mehr.